Auch China wurde durch die englisch-amerikanischen Logenpolitik in den Krieg gegen die Mittelmächte hineingerissen. Erwähnenswert ist zunächst einmal, dass der letzte Kaiser von China, Yuanzi, auf geheimnisvolle Weise starb. Auch seine Mutter, Cixi, starb auf rätselhafte Art. Der dreijährige Puzhi wurde der Thronanwartschaft für verlustig erklärt und als Präsident der Republik China tauchte nun plötzlich ein Freimaurer auf, Bruder Sun Yat-sen. Bei seiner revolutionären Werbetätigkeit wurde Bruder Sun Yat-sen von englischen und amerikanischen Freimaurern wesentlich unterstützt. In Peking besteht nämlich seit Jahren eine Hochgradloge, The Lodge of Perfection, welche einflussreiche Chinesen zu Mitgliedern hat und dem Hochgradverband der 33 Grad in Washington unterstellt ist. Dieser Verband der 33 Grad in Washington unterhält wieder mit der Regierung der Vereinigten Staaten die engsten Beziehungen. An der Spitze des Hochgradverbandes stand früher der Freimaurerpapst Bruder A. Paik, 33. Grad. Sein Nachfolger ist Bruder Richardson, der ehemalige Präsident des Demokratischen Hauptausschusses, also eine Persönlichkeit von größtem politischen Einfluss. Woodrow Wilson war es nun, der die Republik China aufforderte, die Beziehungen zu Deutschland abzubrechen und den Krieg zu erklären, wobei ihm ein Dr. Morrison, früher Korrespondent der New York Times und offizieller Ratgeber des Präsidenten von China, die besten Dienste leistete. In China ist aber nicht bloß amerikanischer Logeneinfluss festzustellen, es arbeiten dort außerdem 19 Logen unter der Großloge von England und überdies eine Großloge nach schottischem Ritus mit 6 Logen. Auch Japan hat seine Beziehungen zur englischen Logenwelt. 4 Logen arbeiten dort unter der Aufsicht der Großloge von England, daneben gibt es noch 3 Schottenlogen in Yokohama, Nagasaki und Kobe. Bekannt ist, dass Bruder Vicomte Hayashi Freimaurer ist. Weniger bekannt dürfte sein, dass es ein Freimaurer war, Bruder Theodore Roosevelt, der seinerzeit die Friedensverhandlungen zwischen Japan und Russland geleitet hat. Das war 1905. Mit dem Königreich Siam stand Deutschland stets in besten Beziehungen. Irgendein Grund zu Feindseligkeiten war nicht vorhanden. Trotzdem hat auch Siam dem Deutschen Reich den Krieg erklärt. Dass Großbritannien in allen überseeischen Handelsplätzen seine eigenen Logen unterhält, wodurch es den Engländern ermöglicht ist, mit einflussreichen Leuten aller Länder in vertraute Beziehungen zu gelangen, ist bekannt. So war es insbesondere auch in Siam, das ausschließlich unter englischem Einfluss steht. Dies geht so weit, dass sogar ein eigener englischer Vertrauensmann die Finanzen des siamesischen Reiches überwacht. Dass Sibirien seine Völker gegen Deutschland in Bewegung setzte, dass Ostindien gezwungen wurde, hunderttausende Soldaten nach Europa zu entsenden, braucht nicht weiter betont zu werden. Hier sei bloß die Tatsache festgehalten, dass sich die Mittelmächte auch mit dem größten Teil Asiens im Kriegszustande befanden, was im Wesentlichen ein Werk der Loge war. Der Einfluss der Freimaurerei Australiens darf ebenfalls nicht zu gering veranschlagt werden. Darlins Kalender von 1919 führt 5 australische Großlogen mit 743 Logen und mehr als 50.000 Brüdern an. Bei einer Gesamtbevölkerung von nur 4 Millionen Einwohnern ist das reichlich viel. Wenn man die Zahl der Frauen und Kinder abzieht, bleibt etwa 1 Million erwachsener Männer übrig, von denen also durchschnittlich jeder 20. Freimaurer ist. Ohne augenblicklich weitere Beweise zur Hand zu haben, kann wohl aus diesen Tatsachen allein schon der Schluss gezogen werden, dass es offenbar auch in Australien dem Einfluss der Logenbrüder zuzuschreiben ist, wenn sich die Australier an dem Weltkrieg auf Seiten unserer Feinde beteiligt haben. Zusammenfassend seien jenes Staaten und Kolonien aufgezählt, mit denen wir uns im Kriege befanden. Erstens in Europa: Serbien, Russland, Frankreich, England, Montenegro, Belgien, Italien, Rumänien, Portugal, Monaco und San Marino. Zweitens in Amerika: Vereinigte Staaten, Kanada, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Haiti, San Domingo, Kuba, Puerto Rico, Bolivia, Ecuador, Peru, Brasilien und Uruguay. Drittens in Afrika: Liberia, Südafrikanische Republik und die Kolonien. Viertens in Asien: Japan, China, Siam, Indien, Sibirien und endlich fünftens die Vereinigten Staaten von Australien. Das sind zusammen 35 Staaten gegen 4. Wollte man aber die Kolonien, Indien, Südafrika, Kanada, Australien usw. nicht mitrechnen, so bleiben noch immer 29 Mächte. Dabei darf man nicht übersehen, dass die Nationalstaaten, die sich seither auf den zerschlagenen Österreich-Ungarn gebildet haben, Tschechen, Südslawen und Polen, schon während des Weltkrieges von unseren Feinden als kriegführende Mächte anerkannt worden sind. Sie haben unendlich viel zu unserer Niederlage beigetragen durch bewusste Flaumacherei, ablehnenden Widerstand, passive Resistenz offene Widersetzlichkeit, Zerstörungswerke, Sabotageakte, Verrätereien und so weiter. Schließlich sei noch des überragenden Einflusses der Hochgradmaurerei im Weltkriege gedacht. Im Ganzen gibt es gegenwärtig 31 Staaten, in denen erwiesenermaßen die politisch wirkenden schottischen Hochgrade, die Großoriente, die Supreme Corsairs eingeführt sind. Von diesen 31 Staaten haben uns nicht weniger als 27 den Krieg erklärt. Die restlichen 4 sind Deutschland, Ungarn, Österreich, Bolivien und Argentinien. Jeder Deutsche, vor allem aber jeder deutsche Freimaurer, möge sich nun die Gewissensfrage vorlegen: Haben die amerikanischen und englischen Logenzeitungen recht, wenn sie den Weltkrieg als einen ausgesprochenen Freimaurerkrieg, als den größten Freimaurerkrieg, den es je gegeben hat, hinstellen? Sie haben recht. Der Krieg ist schon in seinem Ausgangspunkt ein Werk der Freimaurer, der Thronfolgermord. Freimaurerische Beweggründe waren bei allen Staaten, die uns bekriegten, maßgebend. Vielfach gaben sie den Ausschlag. Niederringen der autokratischen Staaten, Beseitigung der Monarchien, Zertrümmerung des deutschen Militarismus. Freimaurer waren es, die einen Staat nach dem anderen in den Krieg hineingehetzt haben, und den freimaurerischen Wünschen entsprach auch das Endergebnis: die volle Zerstörung Österreich-Ungarns, die Verjagung der Habsburger, die Entthronung der Hohenzollern, die Rückgabe Elsass-Lothringens, die Abtrennung des Rheinlandes, die Neuschaffung Polens, die Aufteilung der Türkei.